Jego mocy kładę z niej jak wowa. Take me soothing. Make a mess on me, come with me, with my ego, with us, equal as a tata, kick out for the Tase me con te, mozo, ni calle, yo molas, ni tamala, Essa foi boa.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Dann gesehen hast, wie der da, das hast du gar nicht geglaubt, da weiß ich, bin ich ja lang gegangen und dann stand da auf einmal und dann ging das da und dann da sagt er auf einmal nur atmen und verstehen und dann weiß ich gar nicht, wie ich da bis und dann plötzlich sag ich da, das glaubt mir kein Mensch, das ist ja.